Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 438 an Goethe, Jena, den 13. März 1798. Nachdem ich einmal ein 14 Tage erträglich wohl gewesen und mir etwas Anstrengung zugemutet, setzt sich's mir wieder in den Kopf und macht mich unlustig und unfähig zu allem. Freilich ist das Wetter auch wieder sehr rau geworden, dennoch hoffe ich, meine Reise zu Ihnen, wiewohl nur auf einen Tag, noch diese Woche ausführen zu können. Meine Absicht wird erreicht sein, wenn ich Sie und Meyers Arbeiten sehe und eine bestimmte Gewissheit Ihrer Hierherkunft mit zurückbringe. Zu der Akquisition wünsche ich von Herzen Glück. Ich fühle bei meinem kleinen Besitz, wie viel Freude es gewährt, für sich und die Seinigen jetzt ein Stück Erde in Anspruch zu nehmen. Ich habe einen braven Menschen für Mouniers Institut aufgefunden, dem ich dadurch zu einer einstweilen Existenz verhelfe, während das Mounien mit ihm gedient sein wird. Man sagt hier, dass die Franzosen bei Murten eine Schlappe bekommen. Es sollte mich herzlich freuen, denn auch ein kleines Glück und gerade an diesem Ort würde am Anfang besonders sehr gute Folgen für die Schweizer haben. Ich habe diese Tage ein altes deutsches Ritterstück, das Sie wahrscheinlich längst vergessen haben, Fust von Stromberg, wieder durchgelesen. Es lässt sich freilich sehr viel dagegen sagen, aber die Bemerkung habe ich dabei gemacht, dass der Dichter eine erstaunliche Macht über das Gemüt ausüben kann, wenn er nur recht viel Sachen und Bestimmungen in seinen Gegenstand legt. So ist dieser Fust von Stromberg zwar überladen von historischen Zügen und oft gesuchten Anspielungen, und diese Gelehrsamkeit macht das Stück schwerfällig und oft kalt, aber der Eindruck ist höchst bestimmt und nachhaltig, und der Poet erzwingt wirklich die Stimmung, die er geben will. Auch ist nicht zu leugnen, dass solche Kompositionen, sobald man ihnen die poetische Wirkung erlässt, eine andere allerdings sehr schätzbare leisten, denn keine noch so gut geschriebene Geschichte könnte so lebhaft und so sinnlich in jene Zeit hineinführen, als dieses Stück es tut. Leben Sie wohl, mein Kopf ist ganz wüste, meine Frau grüßt herzlich, SCH.